Aufgabe 23. So, ich glaube, jetzt haben wir schon die wichtigsten Kriterien und können die zwei einschreiben. Die Firma Schent und die Firma Sansa. Was meinen Sie? Ja, das sehe ich auch so. Dann schreiben Sie mal die Anfragen an die beiden Firmen. Und wie geht es jetzt mit dem Anfragebrief genau? Sie nehmen unseren Firmenbriefbogen. Das mit den dort fehlenden Angaben kennen Sie ja schon. Datum, Empfänger, Betreffzeile. Entschuldigung, Herr Schmitz. Der Betreff macht mir immer noch Probleme. Was soll ich da schreiben? Naja, wir schreiben eine Anfrage. Also gehört das dahin. Dann etwas präziser, vielleicht Warenlieferung. Dann die Anrede. Und was schreibe ich da? Ich habe nochmal nachgefragt. Die Jacken wiegen etwa 800 Gramm pro Stück. 20 kommen in einen Karton. Das sind dann mit Verpackung etwa 18 Kilo pro Karton. Und bei 20.000 Exemplaren sind es insgesamt 1.000 Stück. Davon sollen je 150 an die vier Lager in Deutschland, dann je 150 nach Belgien und in die Niederlande und 100 nach Luxemburg. Die genauen Orte haben Sie ja. Gut, dann mache ich das so. Moment, das ist noch nicht alles. Sie müssen noch um ein unverbindliches Angebot bitten. Am besten bis zu einem bestimmten Termin. Dann noch Ihre telefonische Durchwahl und Ihre E-Mail-Adresse, falls es Rückfragen gibt. Und einen üblichen Schlusssatz, etwa, dass Sie sich auf die Antwort freuen. Den Rest kennen Sie, also die Grüße, eine Unterschrift und den Namen dieser Person. Am besten mit Stellung in der Firma. Und wer ist das? Soll ich den Brief unterschreiben? Nein, besser nicht. Und auch nicht der Hausmeister oder unser Azubi. Nein, lassen Sie das den Chef des Vertriebs, Herrn Langer, unterschreiben. Und damit der sich nicht so lange mit Ihrer Anfrage beschäftigen muss, kommen Sie lieber mit dem Brief noch einmal zu mir, wenn er fertig ist. Dann können wir ihn noch verbessern, falls Sie Fehler gemacht haben. Und warten Sie mal, hier habe ich noch eine alte Anfrage als Muster, wie das am Ende aussehen kann. Das ist ein nettes Angebot, Herr Schmitz. Das machen wir so. Dann vielen Dank und bis später. Schön. Bis gleich, Herr González.